Kundgabe 6643. Empfangen durch Bertha Dodder am 12.09.1956. Anforderung von Kraft sichert Gottes Hilfe nach oben. Nur mit göttlicher Unterstützung werdet ihr euch im Erdenleben behaupten können gegen die Anfeindungen oder Bedrängungen des Gottesgegners. Denn allein könnet ihr nicht widerstehen, weil euch dazu die Kraft mangelt. So arg auch die Versuchungen von seiner Seite aus sind, so listig und tückisch er auch gegen euch vorgeht, es steht euch im gleichen Verhältnis die Gnade Gottes zur Verfügung, und immer könnet ihr von Seiten Gottes Hilfe erwarten, wenn ihr sie nur anfordert. Es geht allein um eure Entscheidung, zu welchem Herrn ihr euch bekennet, welchem Herrn ihr angehören wollet. Und so also euer Wille Gott zugewandt ist, werdet ihr euch auch bei ihm Hilfe erbitten, die euch immer geleistet wird. Aber niemals werdet ihr euch vom Gegner Gottes freimachen können mit eigener Kraft, weil ihr diese Kraft nicht besitzet, wenn ihr die Erde als Mensch betretet. Ihr habt sie euch einstens selbst verscherzt. Das heißt, ihr wieset die Kraft zurück, die Gott euch schenkte, im Übermaß. Und als schwache, kraftlose Wesen seid ihr nun auf der Erde verkörpert. Und nun müsstet ihr die Kraft, die ihr einst zurückwieset, euch wieder erbitten. Und sie wird euch zufließen unbeschränkt, denn diese Bitte erfüllet Gott euch sicher, weil ihr nur mit seiner Kraft zurückfindet zu ihm und er doch eure Rückkehr ersehnet. Er also auch alles tun wird, um euch wiederzugewinnen, die ihr ihm endlos lange Zeit verloren waret. Euer Erdenleben also ist ein Leerlauf, wenn ihr es abseits von Gott lebet, auch wenn ihr nicht ausgesprochene Werkzeuge seines Gegners seid, weil ihr ohne Gott auf gleicher Stufe stehen bleibt, wenn ihr nicht wieder zurücksinket zur Tiefe. Aber es soll euer Weg aufwärts gehen, und dazu benötigt ihr Kraft. Gott bietet euch diese Kraft ständig an durch sein Wort, das euch zu ihm hinführen soll, das euch gemahnet an einen Herrn über euch und das ihr aufnehmen wollet in euer Herz und es auslebet, weil dann schon Kraft auf euch überfließet und das Verlangen des Herzens nun Gott gelten wird, der euch unmerklich zieht zur Höhe. Ohne Gott aber erreichet ihr die Höhe nicht. Bittet ihn um Zufuhr von Kraft. Wendet euch an den, den ihr als über euch stehend erkennet, und setzet durch diese Bitte dem Gegner einen Widerstand entgegen. Und er wird ablassen müssen von euch, so wie ihr Gott anrufet um Schutz gegen ihn, um Kraft, seinen Versuchungen standhalten zu können. Denn Gott lässet euch nicht ohne Hilfe. Er gibt gern und reichlich, und sein Gnadenstrom fließet unentwegt euch zu. Öffnet euch und bezieht nun auch unentwegt die Kraft aus Gott, und euer Erdenleben wird ein gesegnetes sein und euch zum Ziel führen. Denn ob auch die Versuchungen groß sind, ob auch die Entscheidung im Erdenleben euren ganzen Willen erfordert, so ist doch die Liebe Gottes so groß, dass er in weit größerem Maße euch Menschenkraft und Gnade schenkt und ihr den Kampf wider seinen Gegner wohl bestehen könnet, wenn ihr nur seine Liebe und Gnade in Anspruch nehmet. Amen.